Glücksrückfahrer. Es gibt noch extremer. Es ist so, dass du auf das Display gucken musst. Und dann, erscheint der Neckermann und dann musst du sagen, hallo, hier ist Neckermann. Und dann beim nächsten Mal erscheint Premiere World und dann musst du sagen, Premiere World. Das gibt es auch. Vor allem das Problem ist dann zum Beispiel, meine Schwester, die hat auch im Callcenter im Ruhrgebiet gearbeitet, aber die musste immer fiktiv sagen, dass sie irgendwie an der Ostsee sitzt und dort von der Firmenfiliale aus anruft. Also das war einfach... immer das Problem, vor allem wenn die Frage kam, wie ist denn das Wetter bei euch? Ja, klasse. Ich habe auch schon von Bochum aus angerufen. Aber Bochum ist okay. Ja, Marktsprache von Franken aus, wie es Wetter ist. Von wo aus rufen Sie denn an? Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Wer bin ich? Ja, ich habe mich auch zu Hause schon mit Tanja Scholz gemeldet, also... Das nimmst du halt dann auch mit heim. Mhm. Also wenn ich den Standard setze, wenn ich jemanden anrufe, muss ich im Moment immer noch überlegen, wer bin ich. Multiple Persönlichkeit. Also ich finde, diese Sache mit Aneignung von Kommunikation und so weiter, also ich sehe da zum Teil sehe ich da halt so eine Gefahr drin, dass man da halt versucht, gewisse Inseln irgendwie im Kapitalismus auszumachen, die quasi neutral sind und wo es irgendwie so eine Art Kommunikation geben kann, die sich einfach unabhängig von den Machtverhältnissen irgendwie aneignen lässt. Und das glaube ich, also das ist sehr schwierig. Man hat, es gibt tausende von Beispielen, wo halt bestimmte, wo die Kommunikation entweder von Arbeiterinnen bei der Arbeit über die Arbeit irgendwie angeeignet wird, irgendwie quasi die ganzen Gruppenarbeitsmodelle und so weiter und Verbesserungsmanagement, also das setzt ja eigentlich quasi darauf, dass die Leute irgendwie das Bedürfnis haben zu kommunizieren und sich auch Gedanken zu machen. Aber das wird halt von Teilen der Gewerkschaft irgendwie zum Beispiel natürlich positiv gesehen, sagen, da sind Ansätze irgendwie endlich irgendwie zu so einer Humanisierung zu kommen, aber in erster Linie ist ja halt damit schon so eine Aneignung irgendwie passiert. Also ich glaube, dass es, ohne die Frage zu stellen, wie man die Macht auch hat, quasi das, was man sich da vielleicht an Wissen aneignet oder wie man kommuniziert und so weiter, das auch irgendwie zu quasi gegen eine Verwertung also durch, also zu verteidigen, sehe ich da, ja, ich sehe da nicht das Fleisch bei der Sache. Also ich glaube, dass das immer noch eine Frage ist von Macht, so, ne? Also wer ob man die Macht hat, so die Sache auch zu verteidigen. Und ich glaube, eine Bewegung, also eine Klassenbewegung und so, die hat immer die Tendenz, dass sie Sachen, die halt irgendwie vom kapitalistischen Produktions-, Reproduktionsprozess so vorgegeben sind, sich anzueignen, halt auch für die eigene Bewegung. Das war irgendwie, ob das jetzt nun irgendwie in einer Fabrikbesetzung passiert ist oder dass sich universitäre Strukturen angeeignet werden, also das war immer ein Teil davon. Aber man hat auch immer festgestellt, wenn es einen Abflaum gibt irgendwie und wenn diese Bewegung keine Macht mehr hat, dann wird es irgendwie halt in den normalen kapitalistischen Ablauf wieder integriert. Also ich meine, die ganzen Manager und diese ganze Kreativität, die hat davon gelebt, dass irgendwie so eine Bewegung in den 70ern Ende der 60er gab. Also ich denke, das ist immer noch eine Frage von, wie man sich da durchsetzen kann. Nicht so ein neutrales, wir haben Wissen und wir können das kreativ für uns verwenden. Ich denke, du hast die Diskussionsleitung und du hast dann auch die Aufgabe zu sagen, ob es noch Wortmeldungen gibt. Nein, im Moment gibt es. Ah, jetzt kommen die nächsten.